Geld verdienen wolle und wie hart sein Leben sei. Ich kannte die Hälfte der Leute am Tisch von meinen Nächten in der Stadt. Auch Jerry Spogliari, der Eigentümer von Naked Truth, war da. Ich küsste die Männer, die ich kannte, auf die Wange und sie küssten mich. Jetzt zahlte es sich aus, dass ich so viele Beziehungen geknüpft hatte. Greg beachtete ich nicht und sah ihn nicht an. Aber ich spürte, ich wusste, dass er mich ansah und sich fragte, wer zum Teufel ist der Kerl? Ich begann mich laut mit meinen Bekannten zu unterhalten, die einen Stuhl von einem anderen Tisch wegzogen und mich in ihre Mitte quetschten. Aus den Augenwinkeln warf ich De Palma einen Blick zu. Er rauchte Camel-Zigaretten ohne Filter, als würde er am nächsten Morgen den elektrischen Stuhl besteigen. Er war Diabetiker und war an Rachenkrebs erkrankt, und ich wusste, dass er nur noch etwa eine halbe Lunge besaß. Trotz dieser und anderer gesundheitlicher Probleme hielt er Hof. Er sah sogar besser, stärker und selbstsicherer aus als ich. Jetzt redete er von seinem Hass auf das FBI. »Die FBI-Agenten sind Scheißkerle«, sagte er mit rauer Stimme. »Sie haben meine Juwelen und meine Kunstwerke mitgenommen. Alles. Hundesöhne, Schwanzlutscher.« Ich saß ihm gegenüber und unterhielt mich mit den Lucchese- und Genovese-Jungs, die ich kannte, und mit Spogliari. Andere kamen an den Tisch und reichten De Palma Briefumschläge. Wenn ein Mafia-Mitglied aus dem Gefängnis kommt, sind alle in seinem Clan verpflichtet, ihm etwas Geld zu geben, damit er wieder auf die Füße kommt. De Palma redete ohne Unterlass davon, wie dringend er das Geld brauchte. Er musste zum Zahnarzt gehen, ein Auto kaufen und wieder ein Geschäft gründen. Ich saß bei meinen Kumpels und sprach De Palma nicht an. Übereifer hätte mich verraten können. De Palma zündete eine neue Zigarette an. Einer der Anwesenden sagte sehr emotional, »Greg, warum rauchst du schon wieder? Das Zeug kann dich umbringen.« »Zum Teufel damit«, krächzte De Palma. »Wenn ich rauchen will, dann rauche ich.« Dann begann er mit einer Schimpftirade gegen die hohen Zigarettenpreise. Wegen der hohen Steuern kostete eine Packung damals $8. Für De Palma war dies die größte Sünde der Regierung. Sie hatte ihm nicht nur alles genommen, sondern verdiente nun auch noch an seinem Lieblingslaster. De Palmas rechte Hand und Fahrer, ein wieselartiger Kerl Anfang 40, der Joe Murray hieß, ging um den Tisch herum, um mich in Gregs Auftrag zu beäugen. Das war meine Chance. »Ich kann euch gefälschte Zigaretten besorgen«, sagte ich. »Tatsächlich«, fragte er und starrte mich misstrauisch an. Ich nickte. »Es ist nicht mein Job, aber ich kann Zigaretten für $8 pro Stange beschaffen.« Murray blinzelte rasch. $8 pro Stange?«, fragte er ungläubig. »Wir zahlen $8 für eine Packung.« Ich nickte. »Ich habe ein paar im Auto«, sagte ich lässig. »Soll ich sie holen?« Murray dachte einen Augenblick nach und warf De Palma einen Blick zu. Der sah mich an. Es schien, als wären alle am Tisch verstummt. »Mach schon«, sagte Murray leise. Ich erhob mich und De Palma schaute zu, wie ich mich zu meiner vollen Größe aufrichtete. Während ich das Restaurant verließ, hoffte ich, dass ich den Bogen nicht überspannt hatte. Ich wusste, dass sie jetzt über mich redeten. Zufällig hatte ich wirklich gefälschte Zigaretten im Auto, weil ich am Fall Royal Charm in Atlantic City arbeitete. Ich holte jeweils eine Packung Marlboro Light und Marlboro Red aus dem Kofferraum und ging zurück ins Lokal. Kein Mensch konnte meine gefälschten Zigaretten aus China von echten unterscheiden. Vielleicht merkte es jemand am Geschmack, aber nicht am Aussehen. Meine Stangen trugen die staatlichen Konzessionsstempel und waren ansonsten absolut nicht von der Ware zu unterscheiden, die es im Supermarkt gibt. Ich warf die beiden Packungen Murray zu, der jetzt wieder neben Greg saß. Wir hatten immer noch kein Wort miteinander gesprochen, und dies war unser erster Blickkontakt. Er musterte mich, nahm eine Packung in die Hand, öffnete sie, schüttelte eine Zigarette heraus, brach den Filter ab und steckte den Rest in den Mund. Er schmeckte den Tabak, als wäre er ein Kenner aus Virginia. Dann zündete er die Zigarette an und inhalierte. »Nicht schlecht«, sagte er zu mir, während der ganze Tisch auf sein Urteil wartete. »Kannst du mir Camels besorgen?« »Ich frage mal nach«, sagte ich ganz locker, aber innerlich war ich alles andere als ruhig. Ich hatte De Palma auf völlig unverdächtige Weise geködert, und von der Beziehung, die sich daraus entwickelte, profitierte ich während der nächsten 2,5 Jahre. Schließlich war das Essen zu Ende und wir standen alle auf. Greg verabschiedete sich nicht von mir. Warum sollte er? Ich hatte den Abend überstanden, ohne dass jemand mich verdächtigt hatte, ein FBI-Agent zu sein. Das war ein gutes Ergebnis für einen Tag. Jetzt hatte ich einen Auftrag, Camels für De Palma zu besorgen. So wurde eine Freundschaft geboren. Greg zündet sich eine an. Am nächsten Tag hing ich wie gewöhnlich im Naked Truth herum, als ein Typ, den ich am vorigen Abend beim Essen gesehen hatte, auf mich zukam und sagte, Moray will dich sehen. Moray und De Palma waren unzertrennlich, und das blieben sie, bis ein Streit zwischen ihnen zu einem Zerwürfnis führte. Sehr wahrscheinlich ging es um Geld. Soweit das FBI wusste, sprachen sie nie wieder miteinander. Ich war aufgeregt. Meine improvisierte List mit den Zigaretten hatte ein Gespräch in Gang gesetzt. Genau das hatte ich gewollt. Da ich aber nicht nervös erscheinen wollte, sagte ich dem Mann, ich sei auf dem Weg zum Essen. »Wo ist Moray?« fragte ich. »Er ist unterwegs. In einer halben Stunde wird er hier sein.« »Das hoffe ich«, sagte ich gelassen. »Andernfalls bin ich weg.« Der Typ ging telefonieren und kam nervös zurück. »Moray ist in 5 Minuten hier«, sagte er. »Dann warte ich.« Moray erschien prompt und fragte, ob wir reden könnten. Wir gingen in den VIP-Raum. »Der Alte ist an Zigaretten interessiert«, berichtete Moray. »Freut mich«, sagte ich. »Ich werde euch einen Gefallen tun. Eigentlich ist es nicht mein Job, aber ich kann die Kartons für $400 pro Stück bekommen. Das sind 50 Stangen pro Karton und 10 Packungen pro Stange. Aber es sind Fälschungen aus China.« Moray versuchte, mich herunterzuhandeln. »Der Alte ist wirklich knapp bei Kasse«, sagte er. »Übrigens, sag nie Greg De Palma. Nicht auf der Straße, nicht am Telefon, nirgends. Ich möchte, dass du den Codenamen Der Alte benutzt, klar?« »Kein Problem«, versicherte ich. Was für Schlaumeier, dachte ich. Was für ein dämlicher und durchschaubarer Spitzname. Wir feilschten eine Weile. Ich wollte mit ihnen ins Geschäft kommen, und ich wollte ihnen klarmachen, dass es für sie ein sehr gutes Geschäft war. Dank meiner Ausbildung in der Drogenszene war ich gut im Feilschen. »Ich verdiene nichts daran«, sagte ich. »Ich könnte euch einen Karton für $390 geben. Rechne nach. Jeder Versandkarton enthält 50 Stangen. Die könnt ihr für $20 je Stange verkaufen, während sie im Einzelhandel $40 kosten. 20 mal 50 sind $1,000. Damit verdient ihr gutes Geld. $610 pro Karton. Eine einfache Rechnung.« Ich merkte, dass er im Rechnen etwas schwach war, aber er war eindeutig interessiert. »Kannst du mehr davon besorgen?« fragte er. »Klar«, sagte ich. »Aber ich möchte das nicht regelmäßig machen. Ich mache es ab und zu, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Hier, nimm diese Stangen.« Ich gab ihm eine Stange Marlboro Light und eine Stange Marlboro Red. Obwohl die Packungen keine Stempel hatten, war klar, dass sie leicht verkäuflich waren. Er konnte sie mühelos in Bars und Weinschenken loswerden. Moray versprach, sich wieder zu melden und verabschiedete sich. Inzwischen berichteten unsere Informanten immer häufiger, dass De Palma sich erfolgreich beim Gambino-Clan einschmeichelte. Er beschäftigte sich jetzt mit Bauvorhaben und kriminellen Aktivitäten aller Art. Greg war überall. Wo immer wir hinschauten, er war da, ständig auf Achse. Am 18. März geschah zweierlei. Zuerst kam die Anordnung von der Führung des Gambino-Clans, Greg ist wieder das, was er war. Auf diese Weise wurde der Welt kundgetan, dass De Palma seine Streifen, seinen Rang als Capo oder hochrangiger Captain in der Familie zurückbekommen hatte. Eines musste man ihm lassen. Aus einem unerwünschten, abgehalfterten Typen war in weniger als 3 Wochen ein Mann geworden, mit dem man rechnen musste. Das zweite wichtige Ereignis an diesem Tag war eine Nachricht von Moray. De Palma wollte mich in 2 Tagen sehen. Jetzt saßen meine Case Agents und ich in der Zwickmühle. Sollten wir weiter an dem Trio Louis, Chris und Funzi festhalten oder uns mit De Palma zusammentun? De Palma wollte ein Stück vom Naked Truth haben, um die Macht wiederherzustellen, die er nach seiner Verurteilung im Fall Scores verloren hatte. Zusammen mit seinem Sohn Craig war er Miteigentümer von Naked Truth gewesen. Darum fühlte er sich berechtigt, seinen Anteil am Stripclub einzufordern, einerlei, wem er jetzt gehörte, und egal, wie viel Geld andere während seiner Abwesenheit in das Lokal investiert hatten. Wir mussten uns entscheiden. Wer sollte das Schutzgeld bekommen? Filippelli und seine Leute oder De Palma? Der Alte war nicht ausgemustert worden. Er hatte sich gewaltsam zurück ins Spiel gebracht, und jetzt mussten wir überlegen, welche Folgen das für uns hatte. Vielleicht konnte ein Gespräch mit De Palma unser Dilemma auflösen. Am folgenden Donnerstag fuhr ich wieder ins Spaghetti Western, um De Palma zu treffen. Ich hatte von einem der Jungs im Naked Truth erfahren, dass Moray und De Palma im Restaurant sein würden. Aber als wir dort ankamen, war noch niemand da. Also setzte ich mich an die Bar und unterhielt mich mit den Eigentümern, während ich wartete. Ich ging mit einer Idee ins Restaurant. Anstatt einen Handel mit De Palma anzustreben, beschloss ich, ihm 10 Versandkartons Zigaretten zu schenken. Das sollte mein Willkommensgeschenk nach seiner Entlassung aus dem Knast sein. Ich berichtete Ned Parisi, meinem Case Agent, dass De Palma unsere Zigaretten mochte. Das sei eine Chance für einen taktischen Schachzug. Alle überreichten dem Alten Briefumschläge und ich würde ihm Zigaretten geben. Vor diesem Treffen mit Greg sprach ich auch mit Jerry Spogliari. Er war damit einverstanden, dass diese Zigaretten De Palmas Willkommensgeschenk vom Club sein sollten. Das Restaurant füllte sich langsam mit einigen Jungs aus dem Club. Wir beschlossen, einen großen Tisch hinten im Saal zu belegen. Bald trafen Moray und De Palma ein. Ich zog Moray zur Seite. »Ich möchte dem Alten ein Willkommensgeschenk machen«, erklärte ich leise. »Die 10 Versandkartons mit Zigaretten sind für mich $4,000 wert. Ich könnte sie für das 10-fache verkaufen, aber ich bin nicht in diesem Geschäft. Stattdessen möchte ich sie Greg als Zeichen meines Respekts schenken.« Moray starrte mich an. Meinte ich es ernst? Wer zum Teufel war ich eigentlich? Ich hatte gehört, dass De Palma unbedingt ein Auto kaufen wollte, einen Chrysler PT Cruiser. Das wunderte mich. Er hatte sein Leben lang Mercedes und Jaguar gefahren. Was in aller Welt wollte er mit einem Chrysler PT Cruiser? Aber er hatte sich dieses Auto in den Kopf gesetzt und das genügte. Joe Moray dachte über mein Angebot nach und reichte mir dankbar die Hand. »Das wäre wunderbar«, sagte er. Dann flüsterte er Greg etwas ins Ohr. Greg sah mich an. »Ich schätze deine Großzügigkeit«, sagte er mit ernstem Gesichtsausdruck. »Gern geschehen«, sagte ich. »Ich werde die Lieferung mit Moray absprechen.« Dann wurde Greg plötzlich jovial und begann mit den Genovese-Jungs am Tisch zu plaudern. Aus einer angespannten Runde wurde eine Art Klassentreffen. Allerdings waren diese Burschen zuletzt nicht in der Schule, sondern im Gefängnis gewesen. Sie unterhielten sich über ihre Zeit in Lewisburg, Fort Dix, Allentown und anderen Strafanstalten. Sie tauschten Erinnerungen an ihre Knastkumpels aus. »Ja, ich war mit Joey Pots and Pans in Fort Dix. Wie geht es ihm?« Ich fand das erstaunlich. Das Gefängnis war ihre Mafiaschule. Wie bereits erwähnt, gab ich nicht vor, eine Strafakte zu haben, aus dem einfachen Grund, weil es ihnen allzu leicht fallen würde, sie zu überprüfen. Also hielt ich den Mund und hörte ehrfürchtig zu, wie Greg erzählte, er habe von korrupten Gefängniswächtern im Austausch gegen Schmuggelware kostenlose Eintrittskarten für den Broadway und Essen erhalten. Dann hielt er einen langen Monolog und schwärmte davon, welche Ehre es für ihn gewesen sei, sich um John Gotti zu kümmern, während dieser im Gefängnis saß und langsam an Krebs starb. Jeden Abend bereitete er ihm spezielle italienische Gerichte zu, alles, was Gotti wollte. Es gelang ihm, zusammen mit Gotti im Gefängniskrankenhaus unterzukommen, wo es besseres Essen, Mikrowellenöfen und Küchengeräte gab. Er versorgte Gotti und badete ihn sogar. Hätte Gotti Nudeln aus Engelshaar gewollt, De Palma hätte sie ihm besorgt. Hätte er Huhn mit Ziegenmilch-Mozzarella gewünscht, hätte Greg es für ihn zubereitet. Die Pflege Gottis bedeutete ihm alles, weil Gotti sein Boss und in seinen Augen ein waschechter Mafioso war. Ich fand das faszinierend. Ein weiteres erfolgreiches Abendessen ging zu Ende, und ich spürte, dass De Palma mich mochte. Ich war ihm zwar völlig fremd, und er wusste nichts über meine kriminelle Vergangenheit, aber nun sprach ich die Sprache, die ihm am besten gefiel: Geld. Geld bedeutete ihm alles, und die Tatsache, dass ich ihm Geld gab, machte mich in seinen Augen zu einem echten Ganoven, zu einem Kumpel, der wusste, wie wichtig es war, seinem Boss zu huldigen. Der Abend war ein überwältigender Erfolg. Einige Tage später meldete Joe Moray, seinem Mann falle es schwer, die Zigaretten auszuladen, weil der Geruch zu streng sei. Davon verstand ich nichts. Also verzichteten wir auf den Zigarettendeal, und ich überreichte De Palma stattdessen bei unserer dritten Begegnung einen dicken Umschlag mit 50-Dollar-Scheinen. »Wir haben die Zigaretten für Sie verkauft«, sagte ich. »Viel habe ich nicht bekommen, aber hier sind drei Riesen drin.« De Palma sah mich dankbar an. Jetzt hatte er den Beweis, dass ich in kriminelle Aktivitäten verwickelt war. Ich zeigte ihm gleich am Anfang, dass ich kein Möchtegern Ganove, Groupie oder Aufschneider war. »Sie haben auch für mich gesessen«, sagte ich respektvoll. »Sie waren 30 Jahre ihres Lebens im Knast. Ich habe eine Menge angestellt, wurde aber nie geschnappt. Also haben Sie auch für mich gesessen. Das bedeutet, ich stehe in Ihrer Schuld. Andere wären längst zusammengeklappt.« De Palmas Augen füllten sich mit Tränen, als ich ihm diese allerhöchste Mafia-Laudatio hielt. Ich hatte begonnen, Greg De Palma zu verführen. Greg De Palmas Verführung. Ein Mann will eine Frau kennenlernen. Er ist nett zu ihr und kauft ihr Blumen. Er taucht zufällig absichtlich dort auf, wo sie ist. Genauso behandelte ich Greg De Palma. Ich wollte, dass er mich gern hatte. Ich wusste, dass er sich nicht mit neuen Leuten einlassen wollte. Er hielt sich zurück. Er stand unter Bewährung und konnte jederzeit festgenommen werden, wenn man ihn mit bekannten Gaunern erwischte. Für ihn war es gefährlich, neue Leute zu treffen. Er wusste, dass das FBI ihn im Visier hatte, und er hatte allen Grund anzunehmen, dass man ihn immer noch beobachtete, sogar in seinem 8. Lebensjahrzehnt. Also hatte ich die Aufgabe, sein Interesse zu wecken, ohne dass seine Alarmglocken schrillten. Es war eine Gratwanderung. Ich durfte nicht als großes Tier in der Ganoven-Szene auftreten, das hätte seinen Verdacht erregt. Er hätte sich gefragt, warum habe ich von diesem Jack Falcone nie etwas gehört oder gesehen? Das andere Extrem wäre gewesen, mich wie ein Typ aufzuführen, der ihm nichts zu bieten hatte. Wenn ich für ihn keine Geldquelle erschließen konnte oder wenn ich als erfolgreicher Ganove nicht überzeugte, würde er mich ansehen und sagen, wer ist diese Niete? Er ist ein kaputter Koffer, eine Mülltonne, ein Aufschneider. Er taugt nichts, er hat mir nichts zu bieten. Die Mafia interessiert sich nur für Leute, die ihr ein lukratives Angebot machen. Die Schlüsselfrage für De Palma lautete: Kann ich mit diesem Burschen Geld verdienen? Die Mafia saugt jeden aus, den sie einmal in den Krallen hat. Sie gründet mit ihm ein Geschäft, ruiniert es und behält alles für sich. Gangster denken nur an sich und an den Clan, den sie angehören. Es geht nicht darum, Menschen zu erschießen. Es geht um Geld. Zu Morden kommt es nur, wenn jemand nicht zahlt oder für den Clan nicht das Richtige tut. Für mich war es eine Herausforderung, mich in eine völlig neue Rolle einzuleben. Es war anstrengend, einen etwas unterwürfigen Gauner zu spielen. Normalerweise war ich der Steuermann, der Häuptling, der Leitwolf. Wenn ich mit Drogen handelte, war ich entweder ein großer Kurier, der eine Menge Stoff transportierte, oder ich war der Dealer, der viele Kilos kaufte oder verkaufte. Hier musste ich von Anfang an viel zurückhaltender sein. Es gab eine Hackordnung und ich durfte nicht übermütig werden. Das wäre gefährlich gewesen. Bescheidenheit war Pflicht. Die Zigarettenofferte und die $300.000 als Willkommensgruß machten mich zum Mitglied der Gang. Wir legten alle zusammen, um Greg ein Auto zu kaufen. Danach war er mir noch dankbarer. Aber das Liebeswerben musste wechselseitig sein. Ich wollte mich ansprechend verpacken. Ich spielte und lebte die Rolle und wurde von den anderen Ganoven und ihren Kumpels akzeptiert. Aber ich musste erreichen, dass ich nicht mehr der Jäger war, sondern der Gejagte. Er sollte mir nachlaufen. Das war das Ziel meiner Verführung. Wenn er mich nur für eine Beute hielt, würde er mich ausnutzen, und das wollte ich nicht. Nein, ich wollte, dass er sich fragte, wer ich war und wie er unsere Beziehung vertiefen konnte. Dank unserer Überwachung wussten wir fast genau, wo er den Tag verbrachte und wen er traf. Und die Jungs im Club erzählten mir immer öfter, dass De Palma Erkundigungen über mich einzog. Andere hörten sich in seinem Auftrag um. Wer ist dieser Typ aus Florida? Was macht er? Das gefiel mir. Ich sah, dass er überlegte, wie viel er aus mir herausholen konnte, dass er die entscheidenden Ganoven-Fragen stellte. Wer ist dieser Neue und wie kann ich ihn ausnehmen? Ein typischer Tag während dieser Werbungsphase begann mit einem Anruf im Büro. Ich fragte meinen Case Agent: Nat, wo ist De Palma jetzt? So erfuhr ich, dass er in diesem oder jenem Restaurant saß, ein Treffen in Manhattan hatte oder was auch immer. Also zog ich mich an und spielte den legeren Ganoven aus Miami, denn dafür sollte Greg mich halten. Zufällig tauchte ich in dem Restaurant auf, das er an diesem Tag besuchte. Das tat ich natürlich nicht jeden Tag, aber so oft, dass sein Interesse an mir nicht erlosch. Er sollte ständig an mich denken. Wenn es nicht angezeigt war, De Palma zu treffen, rief ich einfach die Jungs an, die ich im Club kennengelernt hatte, und fragte sie, wann sie wohin gehen wollten, in welches Restaurant. Dann kreuzte ich dort auf und bestellte etwas zu essen. Es ist eine Beleidigung, in ein Restaurant zu gehen und nichts zu bestellen. Wenn ich reinkam, sagten die Jungs: Bestell eine Kleinigkeit, iss ein bisschen Suppe. Die Pasta e Fagioli ist hier fantastisch. Blamier mich nicht, bestell etwas. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, denn man muss mich nicht zweimal zu Tisch bitten. Und mit diesen Leuten ging ich zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen, dann in den Club, und gegen 2 Uhr morgens sagte jemand: Kommt, wir fahren in dieses Lokal in City Island, ich verhungere fast, gehen wir etwas essen. Also nahmen wir um 2 Uhr morgens eine üppige Mahlzeit ein, und am nächsten Tag fing das Ganze von vorne an. Während ich daran arbeitete, Greg zu ködern, erfuhren wir von Informanten, dass er versuchte, Ballast abzuwerfen. Er verbrachte eine Menge Zeit mit Anthony, dem Genie Megale, dem stellvertretenden Boss des Gambino-Clans, um ein Problem aus der Welt zu schaffen, seinen Mordversuch an La Sorsa. Der Ärger zwischen La Sorsa und De Palma begann, als Greg wegen der Scores-Erpressung im Gefängnis saß. Greg hatte empfohlen, Nick in den Clan aufzunehmen. Aber jetzt, da er hinter Gittern saß, verlangte Nick von einem Geschäftsmann, den er bisher in De Palmas Auftrag erpresst hatte, $2,500 an ihn und nur an ihn zu zahlen. Greg De Palmas schlimmster Feind war Greg De Palma. Über ein Gefängnistelefon stieß er Drohungen aus, die natürlich aufgezeichnet und an die Polizei weitergeleitet wurden. Als er hörte, dass ein anderer Mafioso dabei war, sein einträgliches Geschäft zu übernehmen, drehte er offenbar durch. Er sagte, »Dem werde ich das Handwerk legen. Ich hoffe, es ist nicht Nicky.« Er beschrieb in allen grässlichen Einzelheiten, was er mit La Sorsas Genitalien anstellen werde. Dann schmiedete De Palma einen wirklich bizarren Plan, um La Sorsa zu ermorden. Später behauptete er, John Gotti habe dem Vorhaben zugestimmt, aber das war vermutlich frei erfunden und der Versuch, sich selbst zu rechtfertigen. De Palma, dem es gesundheitlich nicht gut ging, auch er war jetzt ein kranker, an den Rollstuhl gefesselter Mafioso hinter Gittern, erteilte den Befehl, La Sorsa zu töten. Das Problem war nur, dass ein initiiertes Mitglied ein anderes nur mit Erlaubnis der Bosse ermorden durfte, es sei denn, er ist dreist genug, eigenmächtig zu handeln. Zur Vergeltung setzte La Sorsa seinerseits einen Auftragskiller auf De Palma an. La Sorsa, ein Autohändler und Mafioso, hatte von De Palmas komischen Racheplänen wenig zu fürchten. Für den Alten war der wütende La Sorsa hingegen eine viel größere Gefahr. Übrigens gestand De Palma seine Beteiligung an dem geplanten Mord ein und ließ sich als standhafter Mafioso den Prozess machen. Niemand war überraschter als er, das Urteil nicht schuldig zu hören. Nun aber war De Palma wieder zurück und als Capo anerkannt. Deshalb hielten die Gambino-Bosse eine Sitzung nach der anderen ab, um das Problem mit dem eigenmächtigen Mordversuch zu lösen. Joe Moray schied aus Gregs Diensten aus und ich brachte Greg zu seinen Besprechungen. Von Ned erfuhr ich, dass unsere Informanten von weiteren Sitzungen berichteten, bei denen immer der Anschlag auf La Sorsa das Hauptthema war. Auch dieser war inzwischen zu einem Capo des Gambino-Clans aufgestiegen. Während er sich um die Lösung des Problems La Sorsa bemühte, festigte Greg seine Macht und half dem Clan, John Gottis Fehler auszubügeln. Greg war schlau. So sehr er Gotti geliebt hatte, erkannte er doch, dass dessen Vorliebe für das Rampenlicht dem Clan schwer geschadet hatte. Die Einnahmen waren gesunken und die Privatsphäre, die das organisierte Verbrechen für seine schmutzigen Geschäfte brauchte, war nicht mehr gewährleistet. Also teilte Greg seine Soldaten in einzelne Zellen ein, fast wie kleine individuelle Terrorzellen. Eine Gruppe wusste nie, was die anderen taten und kannte nicht einmal deren Mitglieder. Nur Greg wusste alles und behielt alles im Auge. Auf diese Weise behielt er seinen Wert für die Bosse. Es war eine Art Lebensversicherung. Greg De Palma hatte etwas geschafft, was in der Mafia unvorstellbar war. Er hatte seine Verbannung selbst aufgehoben. Er hatte die Macht. Aber eines wusste ich damals noch nicht, dass ich Teil der Pläne war, die seine Zukunft in der Mafia betrafen. Dieses Hörbuch wurde für den Download in mehrere Teile aufgeteilt. Der nächste Teil liegt schon in Ihrer Online-Bibliothek bei audible.de für Sie bereit. Auf Wiederhören bei Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen.